Ey Phil, alles klar? For real, man. Was machst du hier? Ach, Fischback wollte nur wieder Friends. Da ist eine Runde Freiberg gar nicht mal schlecht für ihn. Ja klar, geht mir genauso. Der Diddy macht große Feier, doch die nicht all auf die Eier. Seine Freunde sind schon da, er hockt alleine an der Bar. Diddy, Shitty, die Prozesse. Stehen gemeinsam auf dem Tisch. Jeder kommt sich zu besaufen, doch keiner muss ihm etwas kaufen. Diddy, Shitty, Gemüsesse. Alle sind gut in seinem Mund. Das Interesse gilt dem Bier, nur nicht dem Host, das lob ich mir. Und dieser Wein soll das Geschenk an uns sein. Happy Birthday to Fischbacke, Happy Birthday to Fischbacke, Happy Birthday to Fischbacke, Happy Birthday to Fischbacke. Wo ist jetzt das Bier? Diddy, Shitty, die Prinzessin. Alle sind Diddy, seine Shitty, die Prinzessin. Alle sind froh um seine Bombe. Mann, eins muss man dem echt lassen. Wenn er gerade nicht da ist, ist seine Party echt delicious.